Erster, ich habe auf der Welt ein Problem gesehen, das den Menschen schwer belastet. Zweiter, wenn Gott jemandem Reichtum, Besitz und Ansehen gibt, so dass er alles hat, was er sich wünscht, aber Gott ihm nicht erlaubt, es zu genießen, sondern ein anderer Mensch es nutzt, dann ist das sinnlos und ein großes Leid. Dritter, wenn jemand 100 Kinder hätte und sehr lange leben würde, aber er nie wirklich glücklich wäre und nicht einmal begraben würde, dann sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Vierter, denn die Fehlgeburt kommt ohne Bedeutung und verschwindet in der Dunkelheit, und ihr Name bleibt unbekannt. Fünfter, sie hat weder die Sonne gesehen noch das Leben kennengelernt, und ihr geht es besser als dem anderen Mann. Sechster, auch wenn er 2000 Jahre leben würde, aber nichts Gutes erlebt hätte, geht nicht alles am Ende an denselben Ort? Siebter, der Mensch arbeitet nur, um zu essen, trotzdem ist sein Verlangen nie gestillt. Achter, welchen Vorteil hat ein weiser Mensch gegenüber einem Narren, und welchen Vorteil hat ein armer Mensch, der weiß, wie man unter den Lebenden überlebt? Neunter, es ist besser, das zu genießen, was man sieht, als immer mehr zu wollen, denn auch das ist sinnlos und wie das Jagen nach Wind. Zehnter, was geschieht, ist schon lange vorherbestimmt, und es ist festgelegt, was ein Mensch sein wird, deshalb kann er nicht mit jemandem streiten, der mächtiger ist als er. Elfter, auch wenn es viele Worte gibt, die die Sinnlosigkeit nur vergrößern, welchen Nutzen hat der Mensch davon? Zwölfter, denn wer weiß schon, was für den Menschen im Leben gut ist, während er seine kurzen, sinnlosen Tage wie ein Schatten verbringt? Und wer kann dem Menschen sagen, was nach seinem Tod auf der Welt geschehen wird?